Glück gründen? Talisman? Ich bin da neugierig, was da drin steckt. Ein Perücken? Das ist nichts als ein kohlraumschwarze Perücken. Ich glaube, Gott, er will sich lustig machen über mich. Wart, du lebendiger Perückenstock, ich verbiet mir alle Witzboldungen und Zielscheibereien. Aber halt, war denn das nicht schon längst mein Wunsch? Haben mich nicht immer nur die unerschwinglichen 50 Gulden, die eine täuschende Tour kostet, abgehalten? Talisman, hat er gesagt. Er hat recht. Wenn ich diese Tour aufsetze, so sinkt der Adonis zum Rastelbinderbuben herab und der Narziss wird ausgestrichen aus der Mythologie. Meine Karriere geht an, die Glückspforte öffnet sich. Schau, die Gartentür zum Schloss steht gerade offen da, also wer weiß, ich riskier's. Einen schönen Kerl schlagt's nirgends fehl. Geht's doch hinein. Ah, mein liebster Musititus, das ist ein Unglück. Die Salome, was ist denn geschehen? Der Beck nimmt ihn nicht, ich kann ihn nicht helfen. Es druckt mich völlig zum Weinen. Und mich kitzelt's zum Lachen. Also ist das gar so schwer, bei euch da ein Knecht zu werden? Der Beck hat gesagt, er hat erstens ihre Zeugnisse nicht gesehen. Und dann sind ihm so viele anempfohlen, er ist bei Vergebung dieser Stelle an Rücksichten gebunden. Schaut, dass er keinen Konkurs ausschreiben lässt. Meine liebe Salome, mir sind andere Aussichten eröffnet. Ich bin aufs Schloss berufen. Aufs Schloss? Das kann ja gar nicht sein. Wenn Ihnen die gnädige Frau sieht, mit die Haar, jagt sie Ihnen augenblicklich davon. Darf ja ich mich auch gar nicht blicken lassen bei ihr. Die Antipathien der Gnädigen sind Nebensache, seitdem sich bei mir die Hauptsachen verändert haben. Ich gehe mit kecker Zuversicht meinem Glück entgegen. Na, ich wünsche Ihnen viel Glück zu Ihrem Glück. Es ist völlig nicht recht, aber es schmerzt mir heute halt doch, dass mir wieder eine Hoffnung im Brunnen gefallen ist. Was denn für eine Hoffnung? Wenn Sie als meinesgleichen da blieben wären, hätt's geheißen, das sind die zwei Wüdesten im Ort. Das ist der rote Titus, das ist die rote Salome. Den Titus hätt Kamal angeschaut, so wie die Salome keiner von den Burschen. Der auf einen einzigen Gegenstand reduzierte Titus hätt müssen eine Nolens-Volens-Leidenschaft fassen. Es wäre zwischen uns gewiss die innigste Freundschaft. Und der Weg von Freundschaft bis zur Liebe ist eine blumenreiche Bahn. Na, jetzt so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Warum? Gedanken sind zollfrei. Anna, es gibt Gedanken, für die man den Zoll mit der Herzensruhe bezahlt. Meine Plan gehen mir nie aus. Ja. Der Mensch denkt und die Perücken lenkt, so heißt's bei mir. Also, ade, Salome. Nur nicht gar so stolz, muss ich Titus. Sie könnten einen schon ein bisschen freundlich bei der Hand nehmen und sagen, für die Gott, liebe Salome. Freilich, wir scheiden ja als die besten Freund. Lebenswohl. Vielleicht sehe ich Ihnen bald wieder. Na, das ist eine sehr ungewisse Sache. Wer weiß. Sie gehen so stolz bei der Tür hinein, dass ich immer glaube, ich werde es nur sehen, wie sie ihn bei der nämlichen Tür herauswerfen werden. Du prophezeist eine günstige Katastrophe. Da werde ich mich hersetzen. Auf die Steinbank. Alle Tag. Auf die Tür hinschauen. Und darauf warten, bis man mich in deine Arme schleudert. Ja, gut. Macht er diese Privatunterhaltung? Pfiat die Gott, mein Schicksal ruft schön herein da und ich folge diesem Ruf und bringe mich selbst als Arportel.